Idee? Die gesunde Null. Was auch immer von uns erwartet wird, wir Menschen haben etwas zu leisten. Jeden Tag aufs Neue stehen wir auf und gehen diesen Wettstreit ein. Wir haben vor, den geltenden Frieden zu wahren. Darum erfüllen wir unsere Aufgaben. Was uns ausmacht, dazu haben wir uns bereits verpflichtet. Die Bedingungen gelten, das Gute machen wir wahr. So erhalten wir das Geschehen.